Für Wiedeking lohnte sich das Engagement und der rechtzeitige Ausstieg. Ihm gelang es innerhalb weniger Jahre, seinen Einsatz mehr als zu verdoppeln. Bei ihm siegte die Vernunft über die Gier, weil er Benkos Versprechen auf eine noch rosigere Zukunft nicht traute. Die Gefahr einer Massenflucht unter seinen Investoren allerdings konnte der Alleinherrscher des Signa-Konglomerats abwenden. Weder der Fressnapf-Gründer Thorsten Töller noch Niki Lauda, die Wiedeking beide ebenfalls zum Gehen bewegen wollte, folgten dem Manager. Auch die anderen Geldgeber hielten still. Benko gelang es, den Investoren seine Interpretation des Abgangs zu verkaufen. Wiedeking sei eine echte Nervensäge, man sei froh, dass man ihn loswerde. Tatsächlich kann Wiedeking sehr unangenehm werden und ist Widerspruch nicht gewohnt, aber Benkos Erzählung verdrehte Ursache und Folge. Der Unternehmensgründer erwies sich wieder mal als ein geschickter Meinungsmacher. Hinter, aber auch vor den Kulissen. So behauptete Benko gegenüber Journalisten regelmäßig und oft unwidersprochen, die Signa arbeite mit einer hohen Eigenkapitalquote von fast 50%. Das war nicht ganz falsch, doch alles andere als richtig. Denn darin rechnete die Signa, wie andere Immobilienkonzerne auch, die Finanzierung mit Hybridkapital ein. Also Mezzanine wie Genussscheine, beides wird bilanziell als Eigenkapital gezählt, kommt aber von Fremdkapitalgebern. Umso wichtiger waren die 20-30% des Kapitals, das wirklich die Gesellschafter stellten. Aber selbst dieses wahrhaftige Eigenkapital, so zeigte sie spätestens nach der Pleite Ende 2023, war nicht wirklich sicher. Denn Benko hatte zahlreichen seiner Investoren das Recht eingeräumt, ihre Anteile zurückzugeben und sie zu dem dann aktuellen Kurs ausbezahlt zu bekommen. Roland Berger, Thorsten Töller, aber auch der Schweizer Lind und Sprüngli Verwaltungsratsvorsitzender Ernst Tanner und der deutsche Spediteur Klaus-Michael Kühne hatten sämtlich schriftlich niedergelegte Vereinbarungen, mit denen sie entweder René Benkos Privatstiftung oder Signa Unternehmensanteile zwingen konnten, ihnen die Anteile abzukaufen. Und sie waren wohl bei weitem nicht die Einzigen. Die Gewährung von Sonderkonditionen geschah offensichtlich versteckt. Denn in den Bilanzen, also etwa dem Risikobericht, gibt es keine Warnung vor der flüchtigen, geradezu gasförmigen Konsistenz des Eigenkapitals, das jederzeit verdunsten konnte. Selbst in der sehr ausführlichen Risikobetrachtung für die Anleihe, welche die Credit Suisse im Auftrag der Signa dem Kapitalmarkt verkaufen sollte, findet sich darauf kein Hinweis. Auch die meisten Investoren schwiegen über den Seitendeal, den Benko jeweils einzeln mit ihnen abgeschlossen hatte. Offensichtlich glaubten viele Geldgeber, sie genössen einzigartige Vorteile und erzählten ihren Mitaktionären davon nichts. Die Möglichkeit für Investoren, ihr Eigenkapital aus Unternehmen herauszuziehen, ist außerhalb börsennotierter Unternehmen unüblich, weil es Firmen existenziell gefährden kann. Gerade in kritischen Phasen, in denen Unternehmen das Geld ihrer Anteilseigner dringend brauchen, suchen Kapitalgeber dann gerne das Weite. Deshalb sind derlei Deals rechtlich zumindest umstritten. In Österreich, dem Sitz der wichtigsten Signa-Gesellschaften, ist die sogenannte Einlagenrückgewähr für Aktiengesellschaften verboten. § 52 und 54 Aktiengesetz. Damit will der Gesetzgeber die Aushöhlung von Kapitalgesellschaften verhindern und die Gläubiger schützen. Indem Benko in guten Zeiten vielen seiner Investoren die Möglichkeit einräumte, dass sie jederzeit ihr Geld wiederbekommen konnten, gelang es ihm leichter, Kapital aufzutreiben. Aber er zahlte einen hohen Preis dafür. In schlechten Zeiten rückte der Bankrott näher. Beim Eintreiben frischen Kapitals spielte Benko die einzelnen Gesellschafter gegeneinander aus, auf Kosten der Transparenz, der Wahrhaftigkeit und der Solidität. Ein Vertrauter Benkos erzählt, wie sehr der Gründer darauf achtete, dass die Gesellschafter außerhalb der Sitzungen nicht zusammenkamen. Als Benko einmal eine größere Gruppe hoch über dem Gardasee in Signas Villa Eden einlud, habe er sehr darauf gedrungen, dass alle Anreisenden individuell abgeholt wurden. Und abends floss früh der Wein, sodass die Fragen der Gesellschafter nicht zu präzise wurden und stattdessen gute Laune den Abend dominierte. Am nächsten Tag ging es wieder individuell zurück, dafür war mit Hubschrauber, Privatjet und Limousinen-Service gesorgt. Aber warum machte Benko seinen Geldgebern derart unübliche, rechtlich zumindest grenzwertige Versprechen, dass er ihnen ihre Anteile wieder abkaufen würde? und zwar zudem dank der Aufwertungen der Immobilien gestiegenen Kurs und nicht zum niedrigeren Einstiegskurs? Die Antwort ist einfach. Ohne die von ihm gewährten sogenannten Put-Optionen hätte Benko sehr viel weniger Investoren gefunden. Roland Berger jedenfalls antwortet heute auf die Frage, ob er Benko ohne eine vertragliche Ausstiegsklausel Geld gegeben hätte, so knapp wie klar mit einem Nein. Der Betriebswirt und frühe Warner, der Innsbrucker Professor Leonard Dobusch, sagt: Ich glaube, die Investoren wussten genau, wie riskant das Geschäft ist und dass es eine Blase ist. Aber sie dachten, sie kommen rechtzeitig raus. Dafür hat ihnen Benko die Put-Optionen gegeben. Für Dobusch, Studierende in Innsbruck, wird der Fall Benko nun auch Lehrstoff. Ab dem Herbstsemester will er die Signa als Fallstudie auf den Lehrplan setzen. Dass Benko ein Sohn der Stadt ist, spielt dabei noch die geringste Rolle. Wichtiger ist etwas anderes. Da sehen die Studenten und Studentinnen, welche Gestaltungsmöglichkeiten Bilanzen und Gesellschaftsrecht einem Unternehmer eröffnen. Möge es ihnen eine Lehre sein.